Das Thema ist ja eines, was jetzt im Moment und permanent seit Wochen, Monaten, im Moment wieder ganz zugespitzt im Vordergrund steht. Und da ist es ganz gut, bevor wir zu einigen Folien kommen, sich kurz darüber klar zu werden, was hier im Lande eigentlich im Moment passiert. Und das, was passiert, ist eine richtig große Auseinandersetzung um ein zentrales Zukunftsthema. Wie Sie wissen, wie ihr wisst, das Erneuerbare Energiengesetz gibt es seit jetzt fast 13 Jahren. Seit dem 1. April 2000 ist es in Kraft. Es hat insgesamt in dem Anschub erneuerbarer Energien sehr gut, fast fantastisch und viel schneller als erwartet funktioniert. Beim Strom sind wir gegenwärtig beim Anteil von ungefähr 25%. In diesem Jahr könnte das sogar im späteren Verlauf des Jahres, insbesondere im Sommer dann, wenn viel Sonne scheint, in Richtung 27, 28, vielleicht sogar 30% gehen. Bitte? Berlinweit oder deutschlandweit? Deutschland. Nee, jetzt nur deutschlandweit insgesamt. Über einzelne Bundesländer kann man auch noch mal reden zum Schluss. Also ein geradezu sensationeller Erfolg. Das Ausbautempo ist in der Realität wesentlich größer gewesen, als man es vor Jahren in verschiedenen Prognosen an die Wand gemalt hat. Man war da skeptisch, man hat immer wieder gesagt, erneuerbare Energien können kleine Lücken füllen, sie können zusätzliche Aufgaben erledigen, aber der Grundstock bleibt fossile Energie, Steinkohle, Braunkohle, bisschen Gas und Atom. Das war die Annahme. Diese Annahme ist falsch. Sie ist widerlegt. Und sie wird weiter widerlegt werden. Es sei denn, es gelingt einigen Interessierten, auf die ich gleich komme, das Tempo rauszunehmen, die Energiewende anders zu gestalten und auf diese Weise zu torpedieren, was gegenwärtig läuft. Und warum passiert das? Warum ist das gegenwärtig eine solche harte Auseinandersetzung? Kommt da gleich noch an einigen Folien, wird das dann etwas deutlicher. Aber im Grunde kann man das ganz einfach sagen. Die traditionellen Energieerzeuger, die großen vier Konzerne und viele andere, die da dranhängen, die Braunkohlestrom, Steinkohlestrom, Atomstrom noch, obwohl es weniger geworden ist, aus den euch bekannten Gründen, die leiden. Deren Gewinne, deren Umsätze schrumpfen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie am meisten verdienen. Wann verdienen sie am meisten? Um die Mittagszeit. Um die Mittagszeit ist der Strombedarf am größten. Und wenn dann, wie jetzt, die Sonne scheint, in diesen Tagen, und wenn die Photovoltaik auf den Dächern viel Strom liefert, dann müssen kaum noch fossile Kraftwerke hinzugeschaltet werden, um den Strombedarf des Landes insgesamt zu sichern. Und dann verdienen die nichts. Keine Umsätze, kein Gewinn. Das ist deren Problem. Das sagen sie so nicht. In der Öffentlichkeit taucht dieses Argument nicht auf. In der Öffentlichkeit taucht ein anderes Argument auf. Und zwar eine ganz komische Konstellation. Da hört man plötzlich aus dem Munde der Vertreter der traditionellen Energiewirtschaft, in Gestalt zum Beispiel von Herrn Wirtschaftsminister Rösler oder von wirtschaftspolitischen Sprechern der CDU im Bundestag, die, ich übertreibe nicht, unmittelbare Konzernvertreter im Parlament sind. Ich habe das jetzt 6 Jahre erlebt, sitze da in zweiter Reihe immer im Wirtschaftsausschuss als Referent hinter unseren linken Abgeordneten. Und da kann man deutlich erkennen, wer in wessen Namen spricht, obwohl das nie gesagt wird. So, und was ist deren Argument? Deren Argument ist nicht, die Erneuerbaren machen das Geschäftsmodell kaputt von Unternehmen, die wir mit vertreten. Das Argument ist völlig anders. Das Argument ist, Es sind FDP-Leute, Unternehmensvertreter, die sozial Schwächsten vertreten. Deren Argument ist, wie soll ein Hartz-IV-Haushalt noch den Strom bezahlen? Wie soll jemand im Niedriglohn mit der Strompreisentwicklung zurechtkommen? Wie soll jemand, der eine knappe Rente bezieht, mit dieser gigantischen Strompreisexplosion fertig werden? Das ist das Argument. Das heißt, die argumentieren so, wie die Linke an anderer Stelle und mit anderen Begründungen und in anderen Zusammenhängen argumentieren würde. Und das müsste ja eigentlich auffallen, dass politische Vertreter und auch Unternehmensvertreter solche Argumente im Munde führen. Nur, das wird mit einer solchen Vehemenz jeden Tag immer neu und in verschiedenen Varianten gemacht, dass das manchen gar nicht mehr auffällt. Die Reaktion könnte ja auch eine ganz andere sein, wenn die denn das ernst nehmen würden. Sie könnten ja auch sagen, der Hartz-IV-Satz muss um 30% erhöht werden, damit die Leute die Strompreise zahlen können. Sie könnten ja auch sagen, wir brauchen einen Mindestlohn, damit das geht. Sie könnten auch sagen, die Rentensituation muss verbessert werden. Sie könnten sagen, für alle diejenigen, die jetzt ein Problem haben, die Strompreise zu zahlen, muss es auf der Einkommensschiene und sozialpolitisch anders werden. Das könnten Sie alles sagen. Das sagen Sie alles nicht. Deshalb kann man schon, wenn man allein diese politische Konstellation sich klar macht, im Grunde einsehen, was da passiert. Nur darüber muss man reden. Und wenn man nur Nachrichtensendungen verfolgt, nur das zur Kenntnis nimmt, was so öffentlich gesagt wird, und die Gegenargumente nicht, dann läuft man da schnell in eine Falle. Dann wird gesagt, wie Altmaier, der Bundesumweltminister, kürzlich wieder, das Gesamte, was wir in die erneuerbaren Energien zahlen, das geht in die Richtung von 1 Billion Euro bis 2042. Das wird dann eher nicht so laut gesagt. Gigantische Summen. Man könnte auch sagen, wir zahlen an die Ölscheichs und an russische Oligarchen im Zeitraum von 20, 30 Jahren, ich weiß nicht wie viele Billionen. Das Argument fällt nicht. Es wird immer konzentriert, fokussiert auf einen Punkt. Und dieser eine Punkt ist, was kosten die Erneuerbaren? Läuft das nicht aus dem Ruder? Müssen wir das Tempo des Ausbaus nicht begrenzen? Das ist das eine Argument. Und alles beziehen Sie auf den Preis, im Wesentlichen im Moment jetzt auf den Strompreis und nur auf einen Teil des Strompreises. Und wie verlogen das ist, kann man sich klar machen, wenn man jetzt als erstes auf diese Folie guckt und sich klar macht, wie sind für einen durchschnittlichen 3-Personen-Musterhaushalt im Jahre 2012 eigentlich die Gesamtenergiekosten verteilt. Und da gibt es hier drei Blöcke. Den grünen Block, das ist Benzin, durchschnittlich 116 Euro im Monat für einen durchschnittlichen Haushalt. Dann haben wir den Block in orange, bräunlich, ocker, Heizwärme, in diesem Fall dargestellt am Beispiel Öl. Man könnte auch Gas nehmen, dann wäre die Größenordnung ähnlich. Das sind 105 Euro. Dann haben wir Strom, 65 Euro. Und wir haben das, wovon ich vorhin sprach, was skandalisiert wird. Wir haben diese 10 Euro erneuerbare Energienumlage, 3,5%. Über den großen Block Benzin regen sich die Leute auch immer auf, aber wird gesagt, da kann man nichts machen. Das ist nun was der internationale Ölpreis. Da können wir in der Benzinpreisregulierung, wurde schon ganz oft probiert, geht nicht, funktioniert nicht. Kommt man nicht gegen an. Heinz Wärme wird gesagt, auch wieder der Ölpreis oder der Gaspreis sind internationale Preise, da ist, muss man so hinnehmen. Strom, im Einzelnen kommt man darauf noch. Das Problem ist mit diese 3,5%. Diese 3,5% machen unser Land kaputt. Ich übertreibe jetzt. Aber in die Richtung geht es ja fast. Wenn man sich nun die Entwicklung anguckt, das vorhin war der Stand 2012, ist die Entwicklung von 2000 bis 2012. Wir beginnen dort drüben die Säule, wiederum grün, was wir fürs Autofahren zahlen. Orange für Heizung, blau für Strom. Und dann sehen wir hier beim Grünen die Steigerung 71 Euro, wieder dieser 3-Personen-Musterhaushalt im Jahr 2000, 99 Euro, 109 Euro 2011, 116 Euro, das ist hier noch eine Prognose, aber dürfte ungefähr stimmen, 109, 116 Euro. Also eine Steigerung um 29 plus 16, 45 Euro. Heizenergie. Durchschnittlich 2000 48 Euro, 2010 76, 95, 105. Eine Steigerung um 57 Euro für diesen durchschnittlichen Strom. 43, 62, 63, 65. Eine Steigerung um 22 Euro. Und jetzt sind wir wieder bei dem kleinen Teil oben drauf, der skandalisiert wird. Das ist die EEG-Umlage. Ganz zu Anfang, als das Gesetz begann, 1. April 2000, war das natürlich extrem wenig, weil kaum Windräder da waren, kaum Photovoltaikanlagen auf den Dächern, kaum Bioenergieanlagen auf dem Lande. 1 Euro. Wurde dann in den letzten 10 Jahren mehr, 6 Euro. Und wegen des starken Ausbautempos, insbesondere bei Solaranlagen, ist es jetzt gestiegen auf 10 Euro oben und in diesem Jahr, 2013 ist hier noch nicht, sind wir bei ungefähr 13 Euro. So, das ist natürlich eine erhebliche Steigerung. Macht man sich aber die Größenordnung klar, das Verhältnis zu den anderen Steigerungen, es ist ein Witz. Es ist fast nichts im Verhältnis zu den anderen. Trotzdem, oder hier nochmal kurz, das was ich zu Anfang sagte, warum diese Konzentration auf diesen kleinen Preisbestandteil? Sieht man hier wiederum 2000, die einzelnen Säulen, 2000, da beginnt es 2000, 8, 9, 10, 2011, 12, da sind wir jetzt, und das ist dann weiter mal in die Zukunft projiziert bis 2020. Insgesamt, das ist der gesamte Energieverbrauch für alle Bereiche in Deutschland. Geht etwas runter, ist aber im Wesentlichen konstant. In letzter Zeit etwas runter durch mehr Energieeffizienz, dadurch, dass die Leute mehr sparen, die höheren Preise haben ihre Wirkung gezeigt. So, was man verdienen kann, insgesamt ist relativ konstant, aber die Erneuerbaren wachsen. Hier sind die, grün sind die Erneuerbaren und das ist dann der Anteil, wie als Prozentzahl mit reingerechnet, der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch. Jetzt sind wir hier 12,3% 2010, jetzt sind wir vielleicht bei 14 oder so ähnlich, steigt in Richtung 18, 20, 30%. Das heißt, das, was die anderen verdienen können, die traditionellen, hier muss ich den zügeln, das wird weniger, es wird eingezwängt von oben durch insgesamt weniger Energieverbrauch. Und von unten, hier in dieser Grafik, durch die Erneuerbaren. Der Markt schrumpft. Umsatz schrumpft. Gewinn schrumpft. Und das geht nicht. Das kann man nicht akzeptieren. Hier haben wir noch was, nur so nebenbei, weil das auch fast nie erwähnt wird. Die insgesamt staatlichen Förderungen von 1970 bis 2012 im Bereich der Stromerzeugung. Da wird ja dann häufig, ich hatte das vorhin schon gesagt, zusammensummiert, was die Erneuerbaren insgesamt kosten. Und da kommt man auf diese gigantischen Summen. Bis heute sind es, ist es noch 2010, 11, sind es vielleicht 70 Milliarden für erneuerbare Energien. Wenn man sich mal anguckt, was Steinkohle, Braunkohle, Atomenergie und auch, der Erdgas ist hier billiger, also Steinkohle, Braunkohle, Atomenergie in den letzten 40 Jahren an Subventionen, entweder Steuerprivilegien oder beim Atom die Nichtversicherungspflicht, müsste sich Atomkraft versichern, wäre sie nie zustande gekommen, weil das keiner versichert. Die müssten so exorbitant viel dafür zahlen, dass Strom, wenn er sich versichert, Atomstrom, wenn er sich versichern müsste, der mit riesigem Abstand teuerste Strom überhaupt wäre. Also auch da sind gigantische Summen gezahlt worden, Atomenergie, jetzt hier bis in den letzten 40 Jahren an die 200 Milliarden Euro, Steinkohle 177 Milliarden Euro, Braunkohle 65 Milliarden Euro und die Erneuerbaren, die natürlich jetzt in den letzten Zahlen Jahren hochgehen, sind wir noch in diesem Bereich. Auch das hört man in der Regel nie. Es wird einfach gesagt, die Erneuerbaren brauchen so unendlich viele Subventionen und der Rest ist Markt. Das sind reine Marktkosten. So ist das nun mal. Die Preise bilden sich. Dass aber auch diese Subventionen in der Vergangenheit gezahlt wurden, in den letzten 40 Jahren, das entfällt. Das wird nicht gesagt. So, nun gelingt es aber ja trotzdem, die Diskussion eng zu führen auf diesen Energiewende-Kostenbestandteil beim Strom. Das steht im Vordergrund. Es ist, man kann auch sagen, eine grandiose Propagandaleistung, das ganze Thema Energiewende so schmal zu führen und genau auf den Punkt zu bringen, an dem man es haben will. Darauf müssen wir trotzdem irgendwie einlassen. Diejenigen, die an der Energiewende interessiert sind, die sie vorantreiben wollen, Linke, Grüne, auch Sozialdemokraten, viele, viele Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren, die haben ja in der Regel nicht die Power, die Macht, den Einfluss, um zumindest im großmedialen Geschäft, Fernsehen, Großzeitung und so weiter, die Meinungsführerschaft zu übernehmen und da permanent präsent zu sein. Deswegen gelingt es den anderen, diese Energiewende-Diskussion so eng zu führen auf diesen Preisbestandteil. Und deswegen muss man auf diese Diskussion sich trotzdem auch so einlassen, ein wenig, ich schüttel nur den Kopf, ja, man muss es ja aufnehmen, weil die Leute das so im Kopf haben und so in den Kopf bekommen haben. Und wenn wir jetzt nur auf den Strompreis gucken, dann ist das die Entwicklung wiederum linke Säule 2000 bis rechte Säule 2012. Und da sieht man in den ersten Jahren die anderen Strompreisbestandteile, also Erzeugung, Beschaffung, Netz, Konzessionsabgabe, sonstige Steuern, Stromsteuern, Abgaben und so weiter, sind auch erheblich gestiegen, so bis 2009 etwa, 13,7 Cent pro Kilowattstunde war damals dieser Preis, 21,9, das sind immerhin auch 8 Cent mehr, hier ist es allerdings dann in den allerletzten Jahren nicht weiter groß gestiegen. Aber hier gibt es aufgrund des Erfolges der Energiewende erhebliche Steigerungen. In 2013 wäre jetzt dieser grüne EEG-Bestandteil nicht bei 3,6% wie im letzten Jahr, sondern 5,27%. Nicht Prozent, Cent pro Kilowattstunde. So, das kann man natürlich dann schön wieder illustrieren und sagen, das ist doch gewaltig, was hier für eine Steigerung da ist. Das ist dem Hartz-IV-Haushalt, dem Niedriglöhner, dem Rentner mit wenig Rente nicht zu vermitteln. Das wird er nicht mehr akzeptieren und deswegen müssen wir handeln. Deswegen müssen wir das Tempo rausnehmen. Damit sind Sie jetzt aktuell, gerade letzte Woche, erstmal Gott sei Dank wegen des Widerstandes der Bundesländer gescheitert. Bundesumweltminister Altmaier und Rösler hatten ja vorgeschlagen, dass man die Vergütungen für Solardächer, Bioenergieanlagen und Windräder auch nachträglich noch kürzen kann. Das hätte bedeutet, dass es für allgemeine Investitionsunsicherheit sorgt. Man hätte so viel Konfusion in diesen ganzen Prozess reingetragen, dass man ihn durcheinander gebracht hätte, und allein die Ankündigung reichte schon, um für massenhafte Verunsicherung zu sorgen. Das erstmal vom Tisch, weil es mittlerweile zu viele Bundesländer gibt, die an der Energiewende ein eigenes, zum Teil ein ganz borniertes ökonomisches Interesse haben. Bayern zum Beispiel ist das Land mit dem größten Photovoltaik-Boom. Deswegen sehe ich wieder andere Länder, wie zum Beispiel Berlin und Nordrhein-Westfalen, beklagen, dass sie unterm Strich eine ganze Menge nach Bayern zahlen, weil die eben viel investiert haben. Umgekehrt gibt es das natürlich auch, dass, ich sage mal, Baden-Württemberg oder das Saarland vielleicht sagen, wir zahlen so viel an den Norden, weil dort die Windräder stehen. Aber so ist das nun mal. Das sind allerdings insgesamt eher kleinere Summen. So, trotzdem muss man sich damit irgendwie auseinandersetzen. Und damit könnte man sich, wenn man das schaffen würde, in der gesellschaftlichen Diskussion auch so auseinandersetzen. Das gelingt aber wieder nicht, weil das fast schon ein Stück zu kompliziert ist. Es gibt nämlich in Deutschland drei Strompreise oder mindestens drei Strompreise. Links die Säulen, 2000 wiederum, 2000 beginnend, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 2012, das sind private Haushalte. Enorme Steigerung von 14 Cent die Kilowattstunde im Jahr 2000. Können Sie das sehen? Ja. Weil es jetzt ein bisschen kleiner ist. 14 Cent die Kilowattstunde im Jahr 2000 bis auf 2012 26 Cent. Und jetzt sind wir vielleicht schon bei dem einen oder anderen Stromanbieter bei 27 Cent. Enorme Steigerung. Aber auch hier wieder die Beschaffungs- und Netzkosten sind hochgegangen. Die sonstigen Steuern und Abgaben auch. Aber da oben, das ist wieder das, nochmal gesagt und jetzt immer noch wiederholen, das ist das, was auffallen soll. Die EEG-Umlage. Nun gibt es andere Strompreise und da kann man zwei große Gruppen unterscheiden. So, Industriebetriebe mittlerer Größe. Da liegt der Kilowattstundenpreis bei weniger als 50% dessen, was Haushaltskunden zahlen. Und man sieht schon, sowohl in der Beschaffung, weil die große Mengen beziehen, auch über die Börse und über große Unternehmen zahlen die weniger. Sie sind bei Steuern und Abgaben, der hellblaue Block, wesentlich weniger beteiligt als Haushaltskunden. Und bei der EEG-Umlage grün auch. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die sogenannten stromintensiven Industriebetriebe oder Unternehmen. Das sind insgesamt relativ wenige, das waren vor ein, zwei Jahren noch, ich glaube, in dem Bereich von 600, 700, 800 Stück. Da hat die Bundesregierung die Ausnahmegenehmigung aber erheblich ausgeweitet, sodass da eine Menge dazukommt. Und die haben eigentlich nur noch, also einen insgesamt viel niedrigen Preis, auch gestiegen, aber wesentlich niedriger als Haushalte und nochmal erheblich niedriger als Betriebe mittlerer Größe oder mittleren Stromverbrauchs. Ja, die zahlen so gut wie überhaupt keine Steuern und Abgaben. Wir haben nur diesen Block, das sind die Kosten für die Stromerzeugung und für den Stromweiterleitung in den Netzen. Nee, hier sind die Netze, da sind die Netze. Also nur die normale Erzeugung, Vertrieb, was da so anfällt. Und noch Netze obendrauf. Winzig hier, klein gelb, man kann es kaum sehen. Steuern und Abgaben. So, da kann man sich natürlich fragen, muss das in dem Umfang sein? Weil alles, was die Betriebe an Steuern und Abgaben und an EEG-Umlage nicht zahlen, weil sie Ausnahmen haben, zahlen die Privatkunden vollständig, umgelegt auf jeden Einzelnen. Moment, jetzt geht er nicht weiter. Kann mal jemand am... Gorm, kannst du vielleicht mal einmal per Bild? Das ist bloß gut, dass du mit bist. So, und da ist ja kurz, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, ich erläutere das gleich. Das sind die Gesamtsummen an Euros, Billionen Euros, die zusammenkommen durch verschiedenste Ausnahmen für Unternehmen und insbesondere für die großen stromintensiven Unternehmen. Sie sind ausgenommen oder zahlen weniger für Stromsteuer, für Netzentgelte, für die EEG-Umlage, für Kraft-Wärme-Kompetenz. Es gibt x Ausnahmen. Es belief sich insgesamt auf im Jahr 2012 9,185 Milliarden Euro. Also 9.185 Millionen sind 9,2 Milliarden, also sagen wir 10 Milliarden Euro. Es gibt eine neue Studie, in diesem Jahr werden es 16 Milliarden Euro sein. 16 Milliarden, zufällig genauso groß wie die EEG-Umlage oder die Differenzkosten, die für Erneuerbaren gezahlt werden insgesamt. Das ist eigentlich aber nicht unmittelbar miteinander zusammen, weil da auch Stromsteuer mit dabei ist. Der Bundeshaushalt verzichtet auf 6,5 Milliarden Euro, wegen der Ausnahmen für die Industrie. Die sogenannten nicht privilegierten Stromverbraucher, das ist ein anderer Ausdruck für Haushalte, die sind nicht privilegiert. Das wird dann immer schön technisch ausgedrückt, damit man nicht sofort merkt, was Sache ist. So, die nicht privilegierten Stromverbraucher zahlen 2,7 Milliarden 2012, dieses Jahr wird es mehr, an die Industrie. Das verstehe ich nicht. Und alles, was die nicht zahlen, wo die eine Ausnahme haben von der Stromsteuerzahlung, von der EEG-Umlage, von Netzentgelten, muss jemand anders zahlen. Aber das geht doch an den Haushalt direkt. Was? Das geht doch an den Haushalt. Nein, der Bundeshaushalt verzichtet sozusagen auf Einnahmen, weil er die begünstigt. Ja, ja. Und die zahlen mehr, weil die begünstigt sind. Das ist jetzt nur die Auflistung der Gesamtsumme. Würde ich dann auch noch mal was zu sagen als Antwort. Die EEG-Umlage fließt im Endeffekt an die Leute, die erneuerbare Energienanlagen betreiben. Das ist jetzt komplexer geworden und das liegt nicht in den Bundeshaushalt. Das heißt, die Leute, die sozusagen die Anlagen betreiben, deren Einspeisevergütung, die ist ja fest garantiert. Und deren Anteil tragen immer weniger Schulter. Und das ist immer die Endverbraucher. Also es geht nicht in den Bundeshaushalt, sondern zu den Leuten, die erneuerbare Energienanlagen betreiben. Ja, gut, das vielleicht nochmal zur Klärung. Also das, was wir für Ökostrom mehr zahlen, fließt an diejenigen, die in Ökostrom investiert haben. Das sind 1,3 Millionen Private, Häuslebauer, Bauern, Gewerbebetriebe, die auf ihrem Dach, auf ihrer Halle Photovoltaik haben oder die in Bürgerwindparks oder auch in rein kommerzielle Windparks investiert haben. Die kriegen das, was wir für Ökostrom mehr zahlen. Hier ist der Bundeshaushalt mit drin, weil, wie gesagt, es gibt noch viele andere Abgaben und Steuern, nicht nur die EEG-Umlage. Und da verzichtet der Bundeshaushalt auf Einnahmen und das sind diese 6,5 Milliarden Begünstigung faktisch der Industrie. So, jetzt, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde, nur ganz kurz, was kann man dagegen tun? Was die Linke dagegen tun will, ist, darauf haben wir uns letzten Herbst verständigt, ein 7-Punkte-Programm, Willkür bei der Preisbildung beenden, das heißt Strompreisaufsicht wieder einführen, das gab es schon mal, wurde von Bayern abgeschafft. Das führt, wenn es dort keine Aufsicht gibt, führt dazu, dass insbesondere zum Beispiel über Manipulationen an der Leipziger Strombörse dort Leute abgezockt werden, da muss was passieren. Unberechtigte, hatte ich gerade darüber gesprochen, Industrierabatte abschaffen. Also wir fordern nicht komplett Abschaffung. Es gibt für manchen Betrieb vielleicht auch eine Begründung. Aber keine Begründung gibt es zum Beispiel für ein Betonwerk in Meißensee. Dieser Beton, der dort produziert wird, wird vor Ort verbraucht. Der ist keinem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Der würde nicht weggehen, wenn der Strompreis, wenn er mehr dafür zahlen müsste. Und der ist immer ortsgebunden. Der wird dort als Beton hergestellt, kommt in den Beton-LKW und wird vor Ort verbraucht. Es gibt aber andere Unternehmen, die stehen im internationalen Wettbewerb. Da würde vielleicht, das ist immer schwierig zu definieren und genau auszukriegen, würde vielleicht das ein oder andere Unternehmen gehen, wenn die deutschen Strompreise für dieses Unternehmen wesentlich höher wären als, als an Standorten im Ausland. Das dürften aber insgesamt relativ wenige sein. Also kann man dort viel einschränken, viele sogar abschaffen. Entsprechend müssen die privaten Haushalte weniger zahlen, wie vorhin gesagt. Dann haben wir aber auch vorgeschlagen, und das war dann umstritten auch zunächst, die Stromsteuer, das sind gegenwärtig 2,05 Cent pro Kilowattstunde, zu senken um den Betrag, um den die EEG-Umlage steigt. Das ist ein Kompromiss. Das ist ein Eingehen auf die Einseitigkeit der politischen Diskussion. Weil es den Gegnern gelingt, eben alles auf diese EEG-Umlage zu konzentrieren, sodass sich eine politische Partei, die es eigentlich anders machen würde, wenn sie allein die Macht dazu hätte, hat sie aber nicht, auf dieses Argument eingehen muss. Und deswegen haben wir gesagt, dann senken wir doch die Stromsteuer, die hat sowieso eine umweltpolitisch extrem geringe Lenkungswirkung, dann geht man davon runter. Hätte natürlich dann wieder Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, der will die eine. Dann hätte man wieder ein Problem an anderer Stelle und so weiter. Das geht dann weiter. Aber man muss darauf reagieren. So, und dann haben wir vorgeschlagen einen Sockeltarif für Strom. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, können wir vielleicht in der Diskussion aufkommen, wenn es jemand interessiert. Das ist im Grunde ganz einfaches Modell. Jeder Haushalt hat ein gewisses Freikontingent. 300 Kilowattstunden pro Jahr. Und pro Haushaltsmitglied nochmal 200 drauf. Das heißt, der kleine Erstverbrauch oder ein Teil des Gesamtverbrauchs ist quasi kostenfrei. Aber die Kilowattstunde, die da drüber liegt, die wird teurer. Die Wirkung wäre folgende. Aktuell gibt es einen ziemlich linearen Anstieg, je nachdem wie viel Strom verbraucht, zahlt man mehr in dieser Steigerung. Würde man so ein Sockelmodell, Sockel soll heißen, die ersten kleineren Kilowattkontingente sind eben kostenbefreit, einführen, dann würde das bedeuten, der Geringverbrauch, hier bei 1000 Kilowattstunden, 1500, der Geringverbrauch wird günstiger und wer mehr verbraucht, zahlt mehr. Das ist, wie jeder sofort nachvollziehen kann, ökologisch vernünftig. Die Vielverbraucher werden sozusagen bestraft und haben einen Anreiz, weniger zu verbrauchen. Es ist sozial auch vernünftig, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und Kilowattstundenverbrauch. Das gilt nicht für jeden. Es gibt da Ausnahmen, mit denen man auch umgehen muss, insbesondere wenn die Warmwasserzubereitung über Strom läuft. Oder manche haben sogar noch Stromheizung. Da muss man dann, ja, das gibt es ja immer noch, da muss man sich dann um Ausnahmeregeln bemühen und die muss man dann auch einführen, weil die Leute sonst daran kaputt gehen, finanziell. Aber im Großen und Ganzen gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Einkommen und Kilowattstundenverbrauch. Deswegen heißt das, wer weniger Einkommen hat, verbraucht weniger und hat nach diesem Modell geringere Kosten. Wer eine Riesenwohnung hat mit 1000 Elektrogeräten, 10 Computern, 15 Fernsehern und 17 Waschmaschinen, der zahlt mehr. Und das ist ökologisch wie sozial vernünftig. So, und ein weiteres Element von diesen 7 Punkten war, dass man Zuschüsse von 200 Euro zahlt bei der Neuanschaffung eines Kühlschranks, einer Wasch- oder Spülmaschine mit der Energieeffizienzklasse A++, das ist die Kennzeichnung, kennt ihr wahrscheinlich, wenn man irgendwo in den Laden geht und sich ein neues Elektrogerät kauft, steht das häufig dabei. Und hat gewisse Bedingungen, das Gerät muss mindestens 10 Jahre alt sein, Altgerät wird durch den Händler zurückgenommen, fachgerecht entsorgt, Neugerät gehört der gleichen Geräteklasse an wie das alte. Achso, das ist sozusagen nicht irgendetwas völlig anderes gekauft wird. So, das soll dazu dienen, dass sich ärmere Haushalte dann auch tatsächlich neue Geräte leisten können, um ihren Stromverbrauch zu senken. Weil sonst heißt es, die gut verdienenden Öko-Besorgten die grünen Wähler, sind da ganz viele dabei, die können sich ein schönes, reines Gewissen kaufen. Die haben das Geld, um neue Geräte anzuschaffen, die wenig verbrauchen. Wir haben da einen Doppelvorteil. Wir haben gutes Geld in der Tasche, wir brauchen wenig und sind auch noch vorbildlich. Wer wenig Geld hat, kann sich das nicht leisten, zahlt mehr Strom und muss sich auch noch als Umweltverschmutzer beschimpfen lassen. Deswegen solche Vorschläge. Ob das nun das Gelbe vom Ei ist, ob man das auch anders machen kann, sei mal dahingestellt. Man kann es aber nicht.